Kapitel 5 Übung B1 Lesen und hören Sie den folgenden Text. Traumreisen in die Vergangenheit. Die Walpurgisnacht ist die Nacht vom 30. April zum 1. Mai. In dieser Nacht, wenn der letzte Schnee getaut ist, ziehen Teufel und Hexen auf den Brocken und feiern ein großes Fest. Diesen Ort haben die Hexen gut ausgewählt, denn an 306 Tagen im Jahr steht der Gipfel des Berges im Nebel. Man kann ihn nur ganz selten sehen. Der Brocken ist mit 1142 Metern der höchste Berg in Norddeutschland. Er liegt im Harz, in der Nähe des Ortes Wernigerode. Heute ist der Brocken eines der schönsten Reiseziele in Deutschland. Vor vielen hundert Jahren war er ein Ort des Grauens. Wer früher zu Fuß auf den Berg stieg, musste sehr vorsichtig sein. Der Aufstieg zum Brocken war gefährlich. Man konnte sehr leicht Klippen herunterstürzen oder in das Moor geraten. Und gerade weil der Brocken so gefährlich war, hatte er eine magische Anziehungskraft. Die Germanen glaubten, dass in der Nacht zum 1. Mai der Gott Donar und die Göttin Freya auf dem Brocken Hochzeit gefeiert und den Frühling gezeugt haben. Dieses Ereignis haben die Germanen jedes Jahr gefeiert. Im 8. Jahrhundert begann der Siegeszug des Christentums und die alten germanischen Götter wurden zu Dämonen, Hexen und Teufeln. Frauen, die noch immer an die vorchristliche Götterwelt glaubten, bekämpfte die Kirche als Hexen. Die Vertreter der Kirche meinten, die Hexen würden auf ihren Besen zum Hexentanzplatz fliegen und dort mit dem Teufel eine Party feiern. Viele Menschen fanden als Hexen auf dem Scheiterhaufen den Tod. 1609 hat in Wernigerode die letzte Hexenverbrennung stattgefunden. Heute besuchen unzählige Touristen den Hexentanzplatz in dem kleinen Ort Thale und bewundern den germanischen Opferstein. Auf den Brocken kann man sehr bequem mit einer kleinen Bergbahn, der Harzquerbahn, fahren. Es gibt aber noch mehr Geschichten über den Harz zu erzählen. Zur Zeit der DDR, 1949 bis 1990, war der Brocken für Besucher komplett gesperrt. Mit zwei großen Abhöranlagen hat der Staatssicherheitsdienst der DDR und der sowjetische Geheimdienst den Brocken zur Spionage genutzt. Erst am 3. März 1994 verließ der letzte russische Soldat den Brocken.